Jetzt ist die Zeit zu handeln. So eröffnen Carlotta und Julian von der Projektstelle Studentischer Raum die Vollversammlung im Audimax der CAU. Eine Vollversammlung dient vor allem der Informationsvermittlung. Die Studierendenschaft soll mit Hilfe dieses Instruments über Themen und Beschlüsse informiert werden, über die sie selbst mitentscheiden können bzw. die sie direkt betreffen. Der Frederik-Paulsen-Hörsaal ist am 11.06. für die Vollversammlung zum Studentischen Raum in etwa zu einem Drittel belegt. Die ProjektleiterInnen stellen ihre Ergebnisse vor, die sie seit Ende 2022 gesammelt haben. Geklärt wird beispielsweise, was überhaupt unter studentischem Raum zu verstehen ist. Die Projektleiterin Carlotta hat uns das im Anschluss nochmal beantwortet. Studentischer Raum ist alles das, was nicht Seminarraum ist, was nicht Hörsaal ist, was nicht die Labore sind. Das sind eben die Räume, wo du lernst, wo du Gruppenarbeiten machst, aber auch Pause machst, wo du dir was zu essen und zu trinken holst, wo du dich mit deinen Projekten triffst, Initiativen, also all das, was du brauchst und auf dem Campus machen möchtest, aber gerade nicht geht, außerhalb irgendwie von dem Besuch von Seminaren und Vorlesungen. Nachdem diese Frage geklärt war, haben Carlotta und Julian die Ergebnisse ihrer Umfrage vorgestellt. Diese lief 10 Monate und es wurden dabei Studierende, aber auch wissenschaftliche MitarbeiterInnen befragt. Insgesamt nahmen über 3000 Personen mittels Fragebögen und innerhalb von Uni-Veranstaltungen an der Umfrage teil. Die Ergebnisse sprechen eine klare Sprache. Die Studierenden sehen einen riesigen Mangel, also sie sind unzufrieden. Also ob es richtig basic einfach ist, sie finden keine Orte zum Arbeitsplätzen, also keine Orte zum Arbeiten, zum Lernen, für Gruppenarbeitskräfte, aber sie nutzen den Campus auch nicht, um sich mit FreundInnen zu treffen, sich zu engagieren oder hier einfach Zeit zu verbringen, weil der Campus einfach dafür nicht einlädt. Und das ist ja total verschwendeter Platz, wenn hier um 16 Uhr die Bürgersteige hochgeklappt werden. Wie soll die Lage für die Studierenden verbessert werden? Auch das erläutern die Projektleiter und legen den Fokus dabei auf 2 Ebenen. Ebene 1 behandelt dezentrale Lösungen. Das bedeutet, dass jedes Institutsgebäude auf dem Campus beispielsweise Steckdosen oder Sitzecken zur Verfügung stellt. So können die Studierenden gemütlicher in ihrem Fachbereich arbeiten. Ebene 2 ist laut Carlotta deutlich wichtiger und stellt eine zentrale Lösung dar. Ein sogenanntes Studierendenhaus. Dort stellen die Studierenden die Regeln auf. Es wird von Studierenden selbst verwaltet. Sie entscheiden, wie welche Räume genutzt werden und... Da sind dann die Räume für die Hochschulgruppen, für den Asta, für das Stupa, aber auch für solche, Kulturzentrum, Bühnen, eine Bar, eine Kneipe, ein Café, alles selbst organisiert von und für Studis, was ja wirklich an anderen Universitäten gang und gäbe ist, auch in Deutschland. Das ist einfach nur hier in Kiel, an der größten Universität von Schleswig-Holstein, gibt es das halt einfach nicht. Eine Idee, die auf dem Papier sehr zukunftsgerichtet, ja fast schon utopisch klingt, wenn man es mit dem Status quo vergleicht. Für die Umsetzung bedarf es allerdings sehr großer Planung. Dafür wurden 2 neue Personen eingestellt, die sich konkret für die Umsetzung des Studierendenhauses einsetzen werden. Sie werden Gestaltungs- sowie Finanzierungspläne aufstellen. Carlotta haben wir gefragt, für wie realistisch sie die Finanzierung sieht. Und sie steht dem Ganzen sehr optimistisch entgegen. Sehr realistisch, weil wir sehen ja auch in Kassel hat es genauso funktioniert. Also diese Idee kam aus der Studierendenschaft heraus und dann hieß es, okay, wir brauchen das Geld und dann wurde ein Konjunkturpaket geschaffen und dann gab es halt eine Person, die an einem Hebel saß, dass das eine gute Idee fand und dann hat das irgendwie stattgefunden. Und deswegen, wir suchen uns jetzt Allies in der Uni und der Stadt und der Politik, damit wir das dann umsetzen, wenn das Geld wieder da ist. Natürlich wissen wir gerade, Geld ist gerade ein bisschen rar, aber es würde es auch wieder geben. Bis der Geldregen aus der Landeskasse bereitgestellt wird, kann meiner Einschätzung nach aber durchaus noch einige Zeit vergehen. Dennoch klingen die Pläne und die Herangehensweise sehr aufregend und jeder Studierende, der daran interessiert ist, sollte das auf jeden Fall im Auge behalten oder sich sogar selber daran beteiligen, damit die Uni auch nach Vorlesungsende wieder mehr zu einem Ort des Miteinander wird.